Deutschlandradio Kultur. Lesart. Eben haben wir uns mit dem Chemnitzer Demokratieforscher Eckart Jesse bereits über den Begriff des Extremismus der Mitte unterhalten. Zwei Publizisten, Liane Bettnarz, eine bekennende Konservative, und Christoph Gieser, ein überzeugter Liberaler, behaupten nun, ein Teil der bürgerlichen Mitte habe sich vom demokratischen Grundkonsens verabschiedet, verführt von einer Gruppe stramm rechter Intellektueller. Christoph Gieser, was zeichnet denn diese neue Rechte aus? Ja, guten Morgen. Was die auszeichnet, ist letztendlich ein bürgerliches Auftreten, kombiniert mit letztendlich anti-westlichen, antidemokratischen, autoritären, homophoben, fremdenfeindlichen Überzeugungen. Und das Ganze aber eben nicht in dieser Form, wie man das eben von den Nazis oder Neonazis kannte, mit dieser offensichtlichen Sache, sondern ganz stark eben verbunden mit Tarnstrategien. Aber Sie treffen auf eine ganz bestimmte Stimmung auch im Bürgertum. Das macht Sie erst so gefährlich, Ihrer Meinung nach? Ja, also die Wahrnehmung, die wir haben, ist, dass es gibt Stimmungen, es gibt Unsicherheiten, und die werden ganz gezielt angesprochen, ob das die Eurokritik ist, ob das jetzt eben die Flüchtlingsfrage ist. Und die Leute werden bei Themen, bei denen sie ein schlechtes Bauchgefühl haben, dann peu à peu radikalisiert, sowas wie an der Hand über eine Brücke geführt, und finden sich dann, ohne dass sie es vielleicht selbst bemerkt haben, ganz schnell im rechtsradikalen Spektrum wieder. Aber Sie sagen ja noch mehr, dass sich da ein Teil der Bildungsbürger zum Primitivbürger entwickle. Was ist da passiert, Ihrer Meinung nach? Ja, es ist eine Abköpplung von diesem klassischen Bürgerverständnis, also von diesem, dass Bürgerlichkeit eben auch Verantwortlichkeit bedeutet. Also Alexander Görlach hat das vor kurzem in einem Beitrag ganz gut formuliert. Der hat gesagt, das ist nicht die sozial Abgehängten, sondern die ethisch Abgehängten. Also das kann durchaus auch jemand mit einem Professorentitel oder einem Diplom-Ingenieur sein, der aber eben tatsächlich sich auf das zurückzieht, was nur ihn angeht, und dass eben daraus dann eine Fremdenfeindlichkeit, eine Homophobie, eine Abwertung der politischen Klasse etc. verbindet. Die Systemkritik und die Demokratiekritik aus den neurechten Kreisen kommt einem interessanterweise bekannt vor. Jedenfalls arbeiten Sie das so heraus. Es scheint so das Vokabular der Altlinken zu sein. Es ist in Teilen, also es sind tatsächlich auch die Mechanismen, die Diskurshoheit, was mal ursprünglich sogar von Kommunisten entwickelt wurde, italienischen Kommunisten in den Anfang des letzten Jahrhunderts, was aber eben von den Neurechten weiterentwickelt wurde zur Metapolitik, wo dann eben auch ganz klar eben diskutiert wird, wie man Dinge, also Tabus letztendlich zerlegt auf der einen Seite, um dann neue Tabus zu etablieren. Es geht also nicht in erster Linie tatsächlich um Wahlerfolge. Ne? Die AfD ist jetzt erstmal bei 3%. Man sollte sich aber nicht täuschen. Das heißt nicht, dass die nicht mehr erfolgreich sein können. Also es geht tatsächlich darum, den Diskurs zu dominieren. Und gerade in der Flüchtlingsfrage momentan hat man das Gefühl, dass das in Teilen auch gelingt. Überraschend ist ja, wenn man sich damit nicht beschäftigt hat, die Wahlverwandtschaft mit Wladimir Putin. Wie kommen die dahin? Ja, also Wladimir Putin steht ja für ein eben nicht offen faschistisches Regime, aber autoritär, homophob, fremdenfeindlich, auch abgrenzend, ausgrenzend. Und ja, das ist so dieses, ne, da greift mal jemand durch. Das ist genau das Gegenteil von dieser, in der Wahrnehmung von dieser verweichlichten Demokratie, dieser zähen Kompromissfindung. Da ist eben ganz stark antidemokratischer Impuls in Putin, und den finden diese Leute dann wieder attraktiv. Sie haben dann im zweiten Teil, im letzten Drittel eher versucht, sich einige Themen herauszugreifen und sie argumentativ zu widerlegen. Sie wollten wahrscheinlich beweisen, es geht, man kann darauf antworten. Eins finde ich ganz interessant, was Sie zu dieser Parole "Wir sind das Volk" sagen. Ja, also man hat ja den Impuls als Deutscher, wir sind das Volk, ne, die deutsche Einheit, die Leute sind auf die Straße gegangen, und mit "Wir sind das Volk" ist die Mauer gefallen. Aber das ist eben eine legitime Parole in der Abgrenzung zu einer autoritären Herrschaft. In der Demokratie ist "Wir sind das Volk" oder wie es bei Pegida teilweise hieß, nur "Wir sind das Volk", eine antidemokratische Parole, weil das Volk heißt eben dann auch, wer alles nicht dazu gehört. Man setzt da eine Meinung absolut und grenzt alle, die anders sind, andere Meinungen haben, aus. Also man darf, das ist eben genau das, was die versuchen, Dinge zu nehmen, wo man erstmal sagt, hey, das ist doch positiv, die besetzen die. Und meinen aber eigentlich genau das Gegenteil. Das ist eine antidemokratische Parole in einer pluralistischen Gesellschaft. Der Wutbürger ist sehr missionarisch, aber auch sehr dogmatisch und wenig tolerant. Das kann man tatsächlich so sagen, ja. Aber Sie meinen trotzdem, es lohne sich, im alltäglichen Gespräch gegenzuhalten. Man braucht dazu Zivilcourage. Was empfehlen Sie denn Ihren Lesern? Also es ist tatsächlich, man muss die Situation sich anschauen. Ich glaube schon, dass man erkennen kann, mit wem man es zu tun hat. Hat man es mit jemandem zu tun, der vielleicht auf dem Weg hin in diese rechte Ecke ist und dem es gar nicht so bewusst ist, der vielleicht auch Falschinformationen aufsitzt und der noch empfänglich ist, wenn man ihm aufklärt, dann sollte man sich diese Mühe machen. Also letztendlich, Demokratie ist immer auch Diskurs. Allerdings ist es eben auch wichtig, tatsächlich zu sagen, wenn man mit jemandem zu tun hat, der wirklich nur mit Verschwörungstheorien kommt, der eigentlich nur noch autoritäres Gedankengut vertritt, der ganze Bevölkerungsgruppen per se abwertet oder vielleicht sogar, wie es ja jetzt immer öfter auch gemacht, unter Klarnamen eben sagt, wir sollten die Gaskammern wieder öffnen oder was auch immer, ja, wir sollen doch alle im Mittelmeer ertrinken, dann muss man eben tatsächlich auch sagen, an der Stelle ist der Diskurs vorbei. Der Diskurs in der Demokratie hat immer auch seine Grenzen. Man muss den Leuten im Zweifel auch sagen, hey, das ist keine legitime Position. Geh mal in dich, aber ansonsten werde ich an dieser Stelle nicht mit dir weiter diskutieren. Das ist ein Impuls, den wir erstmal wieder lernen müssen. Danke, Christoph Gieser in Hamburg. Gemeinsam mit der Publizistin Diane Bednarz berichtet er über gefährliche Bürger, die neue Rechte greift nach der Mitte. Im Karl-Hanser-Verlag München, 256 Seiten, 17,90 Euro, auch als E-Book erhältlich.